Eins aber, meine lieben Freunde, ging er weiter in seiner Rede, das drückte uns doch dabei. Was wir taten, mussten wir tun, aber es war uns nicht nach der Mütze, dass wir es ohne die Erlaubnis unseres Herrn Herzogs, er nahm den Hut ab und alle taten es ihm nach, tun mussten. Von heute ab, und er sprach heller und lachte dabei, ist das anders. Denn unser lieber Herr Herzog, den Gott erhalten möge, hat uns wissen lassen, wir sollen zusehen, dass wir uns so gut wehren sollen, wie wir irgend können, und alle Hundsfötter, die hier nicht hergehören, totschießen wie tolle Hunde. Er lachte, dass man seine großen Zähne sah. Na, an uns soll es nicht fehlen, dass unser Herr Herzog seinen Willen kriegt. Lieber wäre es uns ja, wir könnten so leben wie früher, unsere Arbeit in Frieden tun und Gott loben. Aber das ist nun einmal nicht anders, und darum sage ich euch, was nicht hierher gehört, was im Lande herumzieht und raubt und stiehlt, was Menschen schindet und Häuser ansteckt, das ist Raubzeug und muss auch so behandelt werden. Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut, daran wollen wir festhalten, auf dass es uns gut geht und wir lange leben auf Erden. Er wischte sich den Schweiß aus dem Gesichte und schloss: So, nun wisst ihr, wie ihr dran seid. Und ich denke, meine lieben Freunde, es ist nicht mehr als recht, wenn ich euch bitte, es mir nachzutun. Und dabei nahm er seinen Hut ab, hielt ihn hoch und schrie: Lang lebe unser Herzog Christian, unser allergnädigster Herr! Die Krähen, die über das Bruch flogen, schwenkten zur Seite, so schrien die Männer. Alle hatten sie blanke Augen, als sie zu Drews gingen und ihm sagten: Drewes Bur, das war aber eine Rede. Besser kann es unser Herr Pastor nicht. Aber dann horchten sie wieder auf, denn die Wittenberger erzählten, dass es überall von Kriegsvölkern wimmelte, von Dänen und Ligisten und von Mansfeldern und Braunschweigern, die der Tilly und der Waldstein hin und her jagten wie der Hund die Hühner, die es mit dem Brennen und Morden schlimmer trieben als vorher. Was eigentlich los war, wusste so recht keiner. Der eine sagte, die Dänen wollen uns das Land nehmen. Die anderen, nein, es ist, dass wir wieder papistisch werden sollen. Und etliche meinten, der Kaiser hätte da nichts mit zu tun, er lebe da unten und frage den Teufel danach, was anderswo vor sich gehe. Der Waldstein und der Tilly wollten sich bloß bereichern an Land und Bargeld, darauf laufe alles hinaus. Der Wulfsbauer hatte wohl gefunden, dass Drewes ganz ausgezeichnet geredet hatte und dass er in allem Recht hatte. Aber so ganz war er nicht bei der Sache. Er dachte an seine Frau und die Kinder und dass es bei kleinem Zeit für ihn würde, nach Hause zu reiten, damit er es nicht verpasse, wenn die Kröten zu Bette gebracht würden. Er musste lachen, wenn er daran dachte, wie Hermken ihn nach dem Mittag so bei den Ohren gerissen hatte, dass es ihm ordentlich wehtat. Er ritt mit Klaus Hennecke, dem Sohn des Vorstehers, nach Hause. Die Luft war weich und warm, die Kiebitze riefen im Grunde und in der Höhe meldete sich der Regenpfeifer. Klaus fing endlich zu reden an. »Mit unserem Vater wird es immer schlimmer. Er liegt jetzt schon die 8. Woche. Ich glaube, dieses Mal kommt er nicht wieder durch.« Er sah über das Bruch. »Kick, was ist denn das da für eine putzwunderliche Wolke über Ödringen?« »Ih, das sieht ja meist wie Rauch aus, aber es ist doch wohl bloß eine Wolke.« Der Ansicht war Harm auch, aber als sie den Bogen um die Torfkuhle machten und unter den Wind kamen, prusteten beide Pferde auf einmal los und wurden unruhig, so dass die beiden Bauern meinten, sie witterten einen Wolf. Als sie aber am Ende weiter waren, hielt Hennecke an, schnüffelte und meinte, »Das riecht gewiss und wahrhaftig nach Rauch. Am Ende haben die Lörke von Hütejungens wieder einen Unsinn angestellt.« Harm musste ihm recht geben, denn es roch nach Rauch, aber er dachte sich weiter nichts dabei. Zuletzt rochen sie aber nichts mehr, denn der Wind ging unter dem Holze anders. So wie sie aber in der hohen Heide waren, roch es wieder stärker, und als sie die krausen Fuhren hinter sich hatten und oben auf dem Anberge waren, schrien sie wie aus einem Munde, »O Gotte!« Denn da, wo Ödringen lag, war die ganze Luft schwarz. Sie sahen sich an. Einer sah so käsig aus wie der andere. Ohne ein Wort zu sagen, ließen sie die Pferde schneller laufen. Der Brandgeruch wurde immer schlimmer. Und was ihnen noch schwerer auf das Herz fiel, das war, dass das Grummet auf den Wiesen noch genauso lag wie nach dem Mittag, als sie vorbeigeritten waren. Sie jagten, was die Pferde hergeben wollten, und als sie aus dem Walde kamen, hielten sie und zitterten am ganzen Leibe. Vor ihnen auf dem Wege lag der Kuhhirt tot auf dem Rücken, und sein Hund schnüffelte an ihm herum. Sie sprangen ab und sahen sich Tönnes an. Er hatte einen Schnitt über den ganzen Hals. Sie zogen ihn beiseite, und dann horchten sie nach dem Dorfe hin. Da war es ganz still. Nur die Karkrähen lärmten über den Eichen. Sie gingen Schritt für Schritt näher, die eine Hand am Messer, die andere am Zügel. Im Wege lag eine zerbrochene Steingutflasche, wie sie im Dorfe keine hatte. Weiterhin fanden sie einen blutigen Lappen und daneben ein Stück Wurst. Sie hielten an und horchten. Nichts war zu hören, keine menschliche Stimme war zu vernehmen, kein Stück Vieh brüllte, kein Hahn gackerte, kein Hund bellte. So kamen sie an den Reinkenhof. Er stand noch, aber die Fenster waren eingeschlagen, die Türen standen offen, Bettfedern lagen überall verstreut und Stroh und Hafer und Heu. Im Hause war alles kurz und klein geschlagen. Im Fleet ging eine gelbbunte Katze umher und quarrte gottsjämmerlich. Die Dönze sah aus, als wie ein Schweinestall, voller Unrat war sie. Kein Stuhl war mehr heil, kein Teller mehr ganz. Im Grasgarten lag der Kopf und die Beine und die Kaldaunen von einem rotbunten Kalbe und daneben das Spinnrad, aber in lauter Stücken. Klaus und Harm sprachen kein Wort. Sie kamen nach Hingstmannshof. Da sah es genauso aus, nur dass quer über der Dele der Hütejunge tot lag. Er hatte ein tiefes Loch in der Stirn. Bei Mertens war es nicht anders und auf dem Henkenhofe desgleichen. Bloß, dass da wenigstens keine Leiche zu finden war. Auch auf den anderen Höfen war geplündert und alles entzwei geschlagen, aber die Bauern schienen rechtzeitig Wind bekommen zu haben, so dass sie sich hatten bergen können. Mit einem Male sah sich der Wolfsbauer wild um und rief: »Ja, aber wo brennt es denn? Heiliger Gott!« Er saß auf und jagte davon, und hinter ihm her jagte Klaus Hennecke. Quer durch die Heide ritten sie, und je weiter sie kamen, umso mehr roch es nach Rauch, und dann hielt Harmwulf an und sprang ab und machte ein Gesicht, als ob er losweinen wollte, und sah dahin, wo sein Hof gestanden hatte, denn da war alles ein Rauch und ein Qualm, bloß dass hier und da eine Flamme zu sehen war. »Was ist denn das?« stotterte er. Ihm war, als ob er kein bisschen Kraft mehr in den Beinen hatte, so dass er Klaus an den Arm fassen musste, und dann schrie er: »Rose! Rose!« Er lief um die Brandstätte herum in den Grasgarten hinein, sah in den Sod, kletterte auf den brennenden Balken hin und her, sah gegen Himmel, schüttelte den Kopf und sagte mit einem Lachen, bei dem es Hennecke kalt überlief: »In der Burg. Sie wird in der Burg sein.« Klaus nickte: »Ja, das glaube ich auch. Da werden sie wohl alle miteinander hin sein, das Vieh auch. Und der Junge von Hingstmann und Tönnes, die werden allein wohl noch draußen gewesen sein, und da musste es ihnen so gehen. Wollen nach der Burg gehen, und wenn sie nicht da sind, dann müssen wir, ja, am besten ist es wohl, wir reiten dann zuerst nach Engensen. Auf dem Dreveshofe kriegen wir dann am ersten Bescheid.« Sie saßen auf und ritten über die Heide und durch die Fuhren und von da in das Bruch hinein. Es schummerte schon, als sie dort ankamen. Der Uhu flog über sie hinweg, und als er im Walde war, schrie er hohl. Der Nebel stand dick hinter den Torfstichen, in der Luft klingelten die Enten und in den Wiesen schreckten die Rehe. Keiner sprach ein Wort. Ab und zu hielten sie an und horchten dahin, wo der alte Burgwall lag. Und dann sahen sie wieder vor sich auf den Weg, dem man es anmerkte, dass Menschen und Vieh frisch darauf gegangen waren. In der Wohlt war es so duster, dass sie absteigen mussten. Hin und her ging es, bald nach rechts, dann geradeaus, dann halb links und so in einem fort. Ab und zu polterte eine Taube vor ihnen weg oder ein Stück Wildbrat durch das Holz. Dann blieben sie stehen und horchten, aber immer und immer hörten sie keine Stimme und kein Kuhgebrüll. Endlich war es ihnen, als ob sie ein Licht vor sich sahen, und als sie stehen blieben, hörten sie, dass ihnen gegenüber ein Stück Vieh am Brüllen war.